Erster, es gab einen Mann namens Elkana aus Ramatheim im Gebirge Ephraim, der ein Ephraimit war. Zweiter, er hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine. Dritter, jedes Jahr ging Elkana von seinem Wohnort nach Silo, um dort zu beten und Jahwe, dem Herrn der Herrscharen, Opfer darzubringen. Dort dienten Elis Söhne, Hophni und Pinehas, als Priester Jahwes. Vierter, immer wenn Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern Teile des Opfers. Fünfter, Hanna bekam nur einen Anteil, obwohl Elkana sie sehr liebte, denn Jahwe hatte ihr keine Kinder geschenkt. Sechster, Peninna, ihre Rivalin, ärgerte Hanna oft mit verletzenden Worten, um sie wütend zu machen, weil Jahwe ihr keine Kinder gegeben hatte. Siebter, das geschah jedes Jahr, immer wenn sie zum Haus Jahwes gingen, kränkte Peninna Hanna. Deshalb weinte Hanna und aß nichts. Achter, ihr Mann Elkana fragte sie, Hanna, warum weinst du und isst nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Neunter, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zu Jahwe, während der Priester Eli auf einem Stuhl am Türpfosten des Jahwe-Tempels saß. Zehnter, in ihrer großen Traurigkeit betete sie mit vielen Tränen zu Jahwe. Elfter, sie legte ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, Herr der Herrscharen. Wenn du das Leid deiner Dienerin siehst, an mich denkst und mich nicht vergisst, indem du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich ihn Jahwe für sein ganzes Leben geben, und kein Schermesser soll sein Haar berühren. Zwölfter, während Hanna lange vor Jahwe betete, beobachtete Eli ihren Mund. 13. Hanna sprach leise, nur ihre Lippen bewegten sich, aber man hörte ihre Stimme nicht. Deshalb dachte Eli, sie sei betrunken. 14. Er sagte zu ihr, wie lange willst du dich betrunken zeigen? Werde nüchtern. 15. Hanna antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine sehr unglückliche Frau. Ich habe weder Wein noch starkes Getränk getrunken, sondern ich habe mein Herz vor Jahwe ausgeschüttet. 16. Sie sagte, halte deine Dienerin nicht für eine schlechte Frau, denn ich habe nur wegen meines großen Kummers und meiner Traurigkeit so lange gesprochen. 17. Eli antwortete, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, worum du ihn gebeten hast. 18. Sie sagte, möge deine Dienerin deine Gunst finden. Danach ging die Frau weg, aß und war nicht mehr traurig. 19. Am nächsten Morgen beteten sie früh vor Jahwe und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkana mit seiner Frau Hanna schlief, dachte Jahwe an sie. 20. Nach einem Jahr wurde Hanna schwanger und gebar einen Sohn. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn von Jahwe erbeten. 21. Als Elkana dann mit seiner ganzen Familie hinaufzog, um Jahwe sein jährliches Opfer und sein Gelübde darzubringen, 22. ging Hanna aber nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde ihn erst hinbringen, wenn der Junge nicht mehr gestillt wird. Dann soll er vor Jahwe erscheinen und für immer dort bleiben. 23. Ihr Mann Elkana antwortete ihr, mach, was du für richtig hältst. Bleib hier, bis du ihn nicht mehr stillst. Möge Jahwe dein Wort wahr machen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. 24. Als sie ihn dann nicht mehr stillte, nahm sie ihn mit nach Silo. Sie brachte auch ein dreijähriges Rind, viel Mehl und einen Krug Wein mit in den Tempel Jahwes. 25. Dort schlachteten sie das Rind und die Mutter des Jungen ging mit ihrem Sohn zu Eli. 26. Dann sagte sie, bitte, mein Herr. So wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zu Jahwe gebetet hat. 27. Ich habe um diesen Jungen gebetet, und Jahwe hat mir meine Bitte erfüllt. 28. Deshalb habe ich ihm Jahwe geliehen. Solange er lebt, soll er Jahwe gehören. Und so ließ sie ihn dort vor Jahwe.